Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir starten in die neue Talk-Woche wie immer mit einer offenen und freien Themenrunde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge uns anwählen. 0800 220 50 50, kostenfreie Nummer. Oder halt mailen domian@wdr.de. Und meine ersten Anrufer sind gleich zwei. Ich sehe hier auf meinem Monitor zwei Namen. Frido27. Hallo? Hallo, ich bin dran, ja. Ja, Frido, wenn du... Hallo? Also Frido ist nur mein Spitzname. Ich heiße eigentlich anders, weil ich will ein bisschen die Anonymität da wahren. Sehr gerne, dann sage ich einfach Frido weiter zu dir. Ja, genau. 27 und daneben ist noch eine Daisy, wahrscheinlich auch ein Spitzname. Nee, also das ist der richtige Name. Das ist der richtige Name. Ja. Kann ich mit euch beiden gleichzeitig sprechen oder musst du den Hörer hin und her halten? Ich hab Lautsprecher an. Ach, Lautsprecher. Hallo Daisy. Hallo. Schön, dass ihr beiden da seid. Um was geht's denn? Also ich habe einen besonderen Fetisch, sagen wir mal so. Ich stehe auf Windeln. Mhm. Und das ist mir gerade schon ein bisschen peinlich, da jetzt in der Öffentlichkeit so zu reden, aber ich habe mal gedacht, ich rufe mal an. Ja. Und möchte einfach mal das mit dir besprechen. Ja. Beschreib das doch mal ein bisschen konkreter, Frido. Was ist das genau mit den Windeln? Wie muss ich mir das vorstellen? Also zum Beispiel, bevor ich ins Bett gehe, tut mich meine Verlobte einpacken. Also wir sagen entwickeln, weil sich das so babyhaft anhört. Ja. Sage einpacken und dann schlafe ich da drin. Ich fühle mich da drin geborgen. Ach so, also Daisy, du machst das. Du windelst ihn jeden Abend. So gut wie jeden Abend, ja. Manchmal macht das auch selber, manchmal mache ich das. Das sind so Erwachsenenwindeln? Ja. Ja. Und dann muss man sich ja so vorstellen, dass er da liegt wie ein Baby und du packst ihn dann so richtig ein, wie sich das gehört. Ja, also nicht so babymäßig so, aber schon einpacken, ja. Ja. Auch ein bisschen Puder vorher drauf und so? Oder? Nee, sowas überhaupt. Nee, das nicht. Also, okay. So, und dann, Frido, gehst du mit dieser Windel schlafen? Ja, genau. Wird während der Nacht auch was in die Windel reingemacht? Also das überhaupt nicht. Nee, das ist einfach wie eine Hose, trägst du die quasi. Ja, genau, also weil es halt weich ist und halt für mich ist es, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, sorry. Ja, egal. Für mich ist es so, weiß jetzt, wie wenig beschützt bin. Ja. Ich habe auch in meiner früheren Jugend, sagt man mal so, schlechte Erfahrungen gemacht, sexuelle Erfahrungen und ich denke mal, dass es dadurch kommt und ich fühle mich da halt irgendwie auch beschützt ein Stück weit. Ja, ich will das gar nicht weiter vertiefen, nur eine kurze Nachfrage, war das ein sexueller Missbrauch? Ja, von dem, da habe ich auch noch mit niemand drüber geredet. Ah ja. Mehrere sexuelle Missbräuche. Wer hat dir das angetan? Also damals war ich dicker. Da war ich 16, 17 und auch dicker, also wo ich noch jugendlich war und noch keine 18 und da hätten halt alle mich dann cancelt und so weiter. Ja, und halt auch fertig gemacht und dann halt auch dementsprechend habe ich dann die falschen Leute kennengelernt. Ja. Wo ich gedacht habe, das wären meine Kumpels und wenn die halt besoffen waren oder bekifft waren, dann hätten sie mit mir halt Sachen gemacht, die ich nicht wollte. Und ich verstehe bis heute nicht, warum das so damals war. Was haben die denn für Sachen mit dir gemacht? Also sexuelle Sache halt. Bis hin zu einer Vergewaltigung? Ja, genau. Da warst du schon 16. Also so rum denke ich mir, ja. Jetzt kommen wir in einen ganz ernsten Bereich. Lass uns mal doch zunächst nochmal darüber weiterreden, weswegen du auch angerufen hast. Wenn Daisy die Windeln so angelegt hat, ja, sich dich so eingepackt hat, oder währenddessen sie das tut, ist das für dich eine sexuell erregende Situation? Ja, auch. Also manchmal so, manchmal so. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal so, sagt man da? also rallig bin, ich sag's jetzt mal so, dann erregt es oder verstärkt die Windel das Gefühl. Verstehe. Das Ralligsein, also. Und was passiert dann noch etwas oder bleibt es dabei, dass du dann erregt bist? Also, sagen wir so, richtigen Sex haben wir ja nicht. Und da machen wir dann halt Petting. Ihr habt nicht richtigen Sex miteinander? Nein. Nie? Selten, weil bei mir ist es so, steht halt nicht so lang. Also das ist jetzt, wenn wir anfangen und ich heiß bin, dann ist es cool und alles. Und wenn wir dann dabei sind, dann macht es flupp und dann ist er wieder klein. Ach, wie lange seid ihr denn schon zusammen, Daisy? Aber und schon verlobt. Ja, und wie lange seid ihr? 5 Jahre sind wir zusammen. Ach, 5 Jahre schon, hatte ich gar nicht verstanden. So, gehen wir nochmal weiter. Also du hast dann nachts diese Windel an. Ja. Wann hast du die Windel noch an? Also ab und zu auch tagsüber. Du gehst mit der Windel zur Arbeit? Nee, also ich bin arbeitslos, leider. Ich bin nur auf der Suche. Ja, aber du gehst mit der Windel durchaus dann einkaufen? Nee, also das nicht. Also nach draußen überhaupt nicht. Weil ich dann so ein bisschen Angst habe, es könnte jemand entdecken und so weiter. Ah ja. Weil wie gesagt, mir ist es ja selber ziemlich peinlich und unangenehm. Ja. Dass es eigentlich so bei mir ist. Läufst du denn dann in der Wohnung nur mit Windel rum oder ziehst du darüber noch eine Hose an? Ja, also es kommt drauf an. Mal so, mal so. Mhm. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt nur in der Wohnung mit Windeln laufe. Also so, wie ich halt Lust habe. Hast du jetzt gerade im Moment eine Windel an? Nein. Nee. Daisy, du hörst mich. Wie, was, was? Du kannst mich verstehen. Daisy. Was kann ich verstehen? Nein, du kannst mich jetzt verstehen im Moment. Ja, jetzt, ja. Ja. Wie ist denn das für dich, dass Frido auf so etwas so steht? Also am Anfang war es ziemlich schwer für mich, weil ich es gekannt habe. Ich fand das ziemlich seltsam und komisch. Und dann habe ich auch, ich habe es halt nicht verstanden. Und teilweise wollte ich ihn dann davon wegbringen. Und wie lange hat das denn gedauert, bis er dir das gebeichtet hat? Ja, das muss so 3 Wochen gewesen sein. 4 Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und dann hast du versucht, ihn auch davon wegzubringen, aber das hat alles nichts genutzt. Ja, also ich konnte halt am Anfang nicht damit klarkommen. Ja. Ist das heute für dich so eine, ich sag's immer so, eine Serviceleistung an deinem Verlobten oder gibt dir die Sache auch irgendetwas? Nee, also es gibt mir nicht wirklich was. Du machst es so ihm, weil er es schön findet? Ja, also ihm mittlerweile verstehe ich ihn auch besser und dann fällt mir das auch leichter. Und dann macht es mir auch Spaß, weil es ihm ja gefällt. Er hat es mir gerade ja schon so gesagt, ich glaube, so ist es dann auch zu verstehen, dass er nie in die Windel irgendwas reinmacht. Er uriniert nicht da rein oder sonst was. Ja, genau. Es geht nur immer um das Tragen der Windel, weil er sich so beschützt fühlt. Ja, so hat er es gerade erklärt. Genau. Könntest du dir vorstellen, oder hat er so etwas schon mal von dir auch sich erwünscht, dass du das trägst? Ja. Das hat er? Ah ja. Haben auch vorher. Und hast du es getan? Ich habe das auch schon mal gemacht, ja. Und wie war das für dich? Es war schon ein bisschen unangenehm, aber irgendwie war es auch wieder angenehm. Aber es war halt komisch, es ist komisch. Also du hast es dann noch nicht weiter gemacht? Nee. Nee. Nee. Also ganz selten mache ich das schon mal für ihn, aber sehr selten. Du liebst deinen Verlobten sehr. Ja. Ja, das höre ich. Gegenseitig. Gegenseitig, ja, natürlich. Eure Sexualität ist dann ja auch nicht so, ich sag mal so mit dicken Ausrufungszeichen, nicht so die übliche, nicht die normale. Ja. Wie gehst du damit um, Daisy? Also mir fällt schon ein bisschen schwer. Also mir fehlt das Normale auch. Das heißt so, dieses richtige, klassische Miteinander schlafen, das funktioniert eben nicht. Ja, und das fehlt halt schon ein bisschen. Frido, hast du einen, du bist ja erst 27 Jahre alt. Hast du eine Idee, warum du so Erektionsschwierigkeiten hast? Ich denke mal, dass es so damals kommt. Durch die Vergewaltigung und alles. Und ich habe halt auch sehr schnell Angst, dass ich versage und so. Ja. Wie oft sind diese Vergewaltigungen damals vorgekommen und passiert? Also, ich habe es mal zusammengerechnet. Mein Verlobte weiß ja auch nicht alles, weil ich kann einfach nicht drüber reden. Da falle ich in so ein tiefes Loch und bin eigentlich gar nicht mehr anwesend, wenn ich von den Sachen rede, weil die einfach zu schlimm sind. Das ist mir wie so. Ja. Wie oft wollte er das? Ja, also. Ich habe es zusammengerechnet 18 Mal, also von verschiedenen Personen. Mhm. Und das öfters. Das ist natürlich eine ganz heftige Sache. Die ja, aber ich habe es halt immer verdrängt und ja. Ja. Hältst du es für möglich, dass dieser Windelfetischismus, so wie du ihn betreibst, der ja, glaube ich, relativ ungewöhnlich ist für einen Windelfetischisten, es so zu machen, wie du es beschrieben hast, dass das auch eine Folge davon ist? Glaube ich nicht. Doch, von den Vergewaltigungen. Von den Vergewaltigungen meine ich. Ach so, ja, doch, doch. Vergewaltigungen, denke ich mir. Ja, ich fand gerade interessant, dass du gesagt hast, ich habe das so gerne, weil ich mich dann so beschützt oder so geschützt fühle. Wenn du eine Windel trägst. Ja, genau. Du hast noch mit niemandem ausführlich über diese schlimmen Dinge gesprochen damals. Nein, noch niemand. Wie ich sage, ich kann es auch nicht. Weil sobald ich drüber reden will oder so, ist das wie wenn ich dann in Trance fall und sehe dann die Bilder vor mir und schlag um mich und alles. Also. Jetzt habe ich dich doch daraufhin angesprochen. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ja, das ist kein Problem. Es geht dann nicht so tiefer, weil Einzelheiten und so, das kann ich gleich gar nicht erzählen. Ja, ja, ja. Nun habt ihr bei mir angerufen. Ja. Oder von wem ging die Initiative aus? Von dir oder von Daisy? Ich bin totaler Fan von dir. Erstmal Dankeschön, dass es dich gibt. Ich gucke dich jeden Abend, also ich finde es echt klasse. Danke für das Kompliment. Ja, und nicht, dass man es vergessen, ich möchte nachher vielleicht noch ein Autogramm, wenn das geht. Das arrangieren wir sehr gerne, ja. Ja, Dankeschön. Was war der Grund des Anrufes, Frido? Ganz einfach, uns wird gefreut, juhu, heute ist Montag, freie Themanacht, und da sagt mein Verlobter, ruft doch einfach mal bei Domian an und red mal über das Thema. Ich finde das ein sehr kompliziertes und sehr, sehr vielschichtiges Thema, was du mir jetzt in den wenigen Minuten erzählt hast oder was ihr mir erzählt habt. Da gibt es diese Windeln, da gibt es deine Vergangenheit mit den schlimmen Vorkommnissen, da gibt es deine Erektionsprobleme, deine Impotenzanfälle. Ja. Und ich bin auch ganz sicher, dass das alles miteinander verknüpft ist und zusammenhängt. Ja, ich denke das auch. Es liegt mir natürlich jetzt ganz nahe, das vorzuschlagen, was du dir wahrscheinlich denken kannst. Ja gut, aber ob ich den Schritt mich traue, ich weiß es nicht. Vielleicht war das jetzt so der allererste kleine Schritt, sich hier geäußert zu haben. Ja gut, am Telefon ist es, denke ich mal, leicht, ja, um so persönlich zum Arzt zu gehen und absolut. Und so sieht's aus. Absolut, aber so ein kleines Training ist das ja vielleicht schon mal, wenn man hier gesprochen hat. Und du sprichst ja auch in einer Öffentlichkeit. Das, ja, genau, genau. Ich denke dann halt immer, wenn ich das erzähle, dann werde ich gleich ein Klapsmühle eingeliefert und er ist doch verrückt und blöd. Finde ich überhaupt nicht. Das ist halt. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde euch beiden absolut nett und das ist eine Verkettung wahrscheinlich von vielen Ursachen, dass ihr eine solche Sexualität habt, wie du sie jetzt geschildert hast. Und schön wäre es doch sicher für euch beide, wenn es sich doch noch etwas mehr normalisieren könnte. Wenn es zum Beispiel dazu kommen könnte, dass ihr auch richtigen Geschlechtsverkehr ausübt. Ja, klar. Und das wäre schon ein Ziel. Und das Ziel wirst du wahrscheinlich nur erreichen können mit Hilfe einer professionellen Unterstützung. Dazu musst du es aber wollen, das ist natürlich klar. Ich wollte dich sowieso fragen, was du von sowas hältst. Also, ob das normal ist. Also normal ist es nicht, klar, aber ich meine, ob das in meinem Fall normal ist, dass man solche Sachen macht. Ach, weißt du, ich bin weit davon entfernt zu sagen, was ist normal und was ist unnormal. Ja. Ich finde das okay, was ihr macht. Absolut. Also jetzt nicht, dass man da denkt, Gottes Wille, was ist das jetzt so? Nein, ich finde es nicht pervers und nicht irgendwie anstößig. Weiß Gott nicht, nein. Aber ich finde, ihr könntet es noch schöner haben. Ihr könntet noch eine schönere Sexualität haben. Ja, das finde ich auch. So, und daran muss man dann was tun. Das heißt gar nicht, das heißt nicht, dass das, was jetzt ist, verwerflich ist. Weiß Gott nicht. Weiß Gott nicht. Sache. Ich habe es zwar schon im Internet gesehen mit Ankacken und alles. Ja, ja. Das ist ja alles bei euch ganz, ganz anders. Das ist ein ganz anderer Fall. Und ich glaube, dass es wirklich zurückzuführen ist auf das, was man dir angetan hat. Du bist ein Opfer. Du bist ein Opfer. Denn die anderen sind die Täter und die haben sich zu schämen. Nicht du hast dich zu schämen. Ja, gut, ich fühle mich ja auch irgendwie schuldig. Warum habe ich mich damals nicht gewehrt und alles? Weil du wahrscheinlich gar nicht in der Lage warst. Und weil die dich als Person psychisch gebrochen haben. Und du ich habe halt zu viel Angst gehabt. Das war mein Problem. Ja, und das ist ja auch verständlich und nachvollziehbar. Ja. Das sagen ja auch ganz viele Frauen, die vergewaltigt wurden, die geben sich ja absurderweise auch manchmal selbst noch eine Schuld. Aber ja, es ist, so ist es bei mir auch. Ja, ja. Lieber Friedo, ich finde, dass du was unternehmen solltest. Du solltest zu einem guten Menschen gehen, also guten Fachmann gehen, im Sinne von einem gut ausgebildeten Fachmann, ja. Zu dem du Vertrauen hast und das ganz vorsichtig diese ganze Sache angehen. Ich würde dich gerne mit Sabine jetzt gleich nochmal verbinden, ja. Die dir einfach mal ein paar Ratschläge an die Hand geben kann und kannst du oder könnt ihr beide entscheiden, was ihr daraus macht. Okay. Und du kannst der Sabine gleich auch deine Anschrift nennen wegen des Autogramms. Ja, super, dankeschön. Aber ich habe noch mal eine Bitte. Mhm. Und zwar, falls da noch ein paar Menschen sind, die vielleicht das Gleiche irgendwie erlebt hätten, mhm. können sich ja dann irgendwie melden, oder? Meinst du, das geht? Das geht sehr gerne und dann würden wir den Kontakt herstellen. Weil da, vielleicht gibt's ja jemanden, der irgendwie sich nicht traut, ja. mit anderen Leuten drüber zu reden, so wie ich jetzt. Können wir sehr gerne machen, den Kontakt. Okay, das wäre lieb. Ja. Dankeschön. Lieber Friedo, liebe Daisy, alles Gute euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerade eingeschaltet haben solltet, wir sind hier, wir sind wieder live. Hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer montags. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über was, dann meldet euch 0800 220 50 50. Chen, ist das richtig ausgesprochen? Ja, richtig, also Chen ist richtig. Chen, 30 Jahre alt. Genau. Chen, ist das ein was das für ein Name? Das ist ein türkischer Name. Ein türkischer Name, daher also, nicht Chen. Richtig. Chen, um was geht's? Ja, also, ich wollte dir sagen, dass ich seit ungefähr 15 Jahren schon Basketball spiele, was ja eigentlich nicht außergewöhnlich ist. Mhm. Allerdings spiele ich seit 4 Jahren nicht mehr denselben Basketball wie vorher, sondern sitze dabei im Rollstuhl und spiele praktisch Rollstuhlbasketball. Wie gesagt, ist natürlich halt, wie du schon rausgehört hast, nicht immer so gewesen. Hattest du einen Unfall? Ja, genau. Ich hatte einen schweren Autounfall, wo beide Knie nach dem Unfall, also ab dem Knie runter, also praktisch die Unterschenkel und die Füße amputiert wurden. Was war das für ein Unfall? Das war, das ist das Verrückte an der Geschichte. Ich habe mit circa, ja, ich war 21 Jahre alt, einen Anruf gekriegt von einem Talentscout von einer Erstligamannschaft im Basketball, der gerne mit mir sprechen wollte und der hat mich eingeladen zu einem Testtraining. Nach diesem Gespräch bin ich nach Hause gefahren und ja, blöder Fehler halt. Man ist natürlich aufgeregt, man ruft dann erstmal seine Freunde, seine Bekannte, seine Eltern an während der Autofahrt und ja, ich habe da bald das große Testspiel und vielleicht bin ich dann in der ersten Liga, öffentliche Person und so weiter. Dann regnet es, es ist dunkel und man ist unaufmerksam und gerät im Gegenverkehr auf einer Landstraße. Der Fahrer des anderen Autos, der war auch war ein bisschen zu schnell, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gottes Willen, der war schuld und Schuld lag schon bei dir. Ja, also gerichtlich war es dann so, dass man gesagt hat, 50-50, also bei mir war halt die Schuld, dass ich telefoniert habe und bei ihm war die Schuld, dass er zu schnell war. Ah ja. Frontalzusammenstoß. Frontalzusammenstoß und dann noch gegen einen Baum gekracht, Baum abgesägt und das volle Programm. Wie schwer war der andere Mann verletzt? Der hatte eine schwere Gehirnerschütterung und ein rechtes Bein und linken Arm gebrochen. Ja. Also noch ganz gut dabei weggekommen. Da ich einen Kleinwagen hatte, sind mir praktisch unten im Fahrerbereich die Beine abgequetscht worden, ab dem Knie. Das Grausige dabei war, dass man im Krankenhaus aufgewacht ist nach der Operation und es ist schwierig nachzuvollziehen für jemanden, der das nicht hat. Das ist halt so, man fühlt es, als wenn die Beine noch dran wären. Also du bist aufgewacht und die Beine waren weg. Die Unterschenkel genau. waren weg. Die Unterschenkel waren weg, das war abgedeckt. Die Unterschenkel inklusive Knie waren weg. Und also die Knie sind noch da, kann man sagen, die aber natürlich jetzt keinen Nutzen mehr haben, die wo man halt natürlich keine Bewegung mehr drin verspürt oder die nicht mehr bewegen kann natürlich. Jetzt erzähl mal, du wachst auf aus der Operation. Das war direkt nach dem Unfall, hat man dich operiert. Genau, das war du wachst auf und musstest erstmal realisieren, ich bin im Krankenhaus, ich hatte Unfall. Genau. Und dann erzähl mal. Ja, die Angehörigen waren natürlich da, Eltern, Freunde und so weiter, mit einem Gesichtsausdruck, der jetzt nicht gerade so war, dass man sagt, oh, es ist anscheinend alles okay, da ist irgendwas stimmt nicht. Man spürt es nicht, die Beine fühlen sich an, als wenn alles okay ist. Das Erste, was ich gemacht habe, war meine Beine zu bewegen, um sicher zu sein, dass ich nicht querschnittsgelähmt bin. Also ich wusste sofort, was los war, ich wusste auch von dem Unfall. Dass ich operiert wurde, wusste ich nicht. Ich dachte, ich bin jetzt wieder aufgewacht und das war nur ein Schockerlebnis. Und da lagen Tücher unten über deinen... Genau, das waren so eine Art Verbände. Und du hattest das Gefühl, dass du Füße hättest und könntest die Füße bewegen. Genau. Mhm. Man hat die Oberschenkel, ich habe sie hochgehoben und plötzlich ist die Decke runtergefallen an der Stelle, wo eigentlich die Beine die halten hätten müssen, wo die Beine gewesen wären normalerweise. Das war natürlich ein ziemlicher Schock. Also es war. Das heißt, es hat dir keiner gesagt, dass sie weg sind. Du hast es selbst bemerkt. Ja, also es war kein Arzt anwesend zu dem Zeitpunkt. Mhm. Die Eltern und die Freunde, die waren, haben halt nur gesagt, ja, es ist etwas anders als vorher. Es ist, das war notwendig und aber Gott sei Dank lebst du und darum muss man froh sein und so weiter. Mhm. Und dann, das ist einfach, das dauert Tage, bis man das realisiert hat. Man wacht jeden Morgen auf und guckt nach, ob das wirklich, ob die wirklich weg sind, ob die wirklich noch dran sind. Hat man da nicht auch irrsinnige Schmerzen, wenn beide Unterschenkel amputiert sind? Ja, das ist, das nennt man Phantomschmerzen. Das ist tatsächlich so, dass die nicht vorhandenen Körperteile wehtun. Das ist eine rein psychosomatische Sache, hat man mir erklärt. Also das ist, also wie man sagt, halt Phantomschmerzen, weil die Schmerzen nicht da sind. Es fühlt sich halt wirklich tatsächlich ein paar Tage später noch so an, als wenn die Beine da wären. Also man denkt, man bewegt seine Füße, weil man dieselben, es geht ja vom Rücken und vom Oberschenkel aus, dass man diese Muskulatur bewegt. Ja. Das fühlt sich so an, als wenn man es könnte, aber da ist natürlich nichts mehr. Das war vor 4 Jahren, sagst du? Genau. Wie lange hast du gebraucht, um das wirklich... Entschuldigung, das ist, das war beim, da war ich 21 Jahre, also so 21 Jahre alt. Ach so. Das ist ungefähr vor 9 Jahren gewesen. Vor 9 Jahren, ja. Genau. Wie lange hast du damals gebraucht, um das wirklich zu akzeptieren? Ich habe keine Unterschenkel mehr. Ja, das war wie, als wenn man einen Schalter umgelegt hat. Das war, ich hatte einen Psychologen, mit dem ich 2 Jahre zusammengearbeitet habe, der eigentlich immer wieder auf die Schiene gefahren ist. Es ist jetzt nun mal so, es bringt nichts darum, irgendwie Mitleid zu haben. Und man wurde immer wieder konfrontiert mit anderen Leuten, die diese Schicksale hatten, die es zum Teil noch schlimmer hatten, die gar keine Beine mehr hatten. Also immer wieder darauf gepicht ist, zu sagen, du hast noch Glück gehabt, dass du noch lebst und so weiter. Mhm. Was man dann irgendwann einfach dann drin hat. Also ich bin Gott sei Dank jemand, der mit sowas eigentlich immer ganz gut umgehen konnte. Mhm. Das war natürlich eine extreme Situation. Ich hatte vorher auch schon sehr viele Schicksalsschläge, wo ich immer gesagt habe, es ist so, ist das Leben halt nun mal. Und wann hast du denn wieder angefangen mit dem Basketballspielen? Ja, das war ungefähr vor 5 Jahren. Also ich war 24, 25 Jahre alt und habe. Es ist einfach, wenn man mal Basketball gespielt hat, auch auf so einem hohen Niveau, das ist wie jeder Sportler wird das kennen. Das ist eine alte Liebe, das wird man nicht los. Und irgendwann hat mich mal jemand, also es war hier groß bei uns in der Presse, so dass ich halt diesen Unfall hatte. Und da hat mich ein Trainer von so einer Rollstuhlbasketballmannschaft mal gefragt, wie es mir denn so geht und ob ich denn wieder fit wäre und ob ich Lust hätte auf ein bisschen Reha-Sport. Reha-Sport war dann aber Rollstuhlbasketball. Und es ist natürlich so, dass das eine ganz andere Sportart ist im Endeffekt. Die Regeln sind dieselben, die Körbe hängen genauso hoch, aber klar, man wirft aus dem Sitzen, man hat keine Kraft mehr, die man aus den Beinen holt und zudem läuft man ja noch mit den Armen, wenn man es mal so sagen will. Ne? Ich hab überhaupt keine Ahnung von dem Sport. Gibt es da auch so eine Profi-Liga? Oder? Ja, es gibt die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga, eine Oberliga und es gibt sogar eine Champions League, wo internationale Mannschaften gegeneinander spielen. Wo bist du drin? Ich bin in der Nähe von Oldenburg. Ich meine, in welcher Liga arbeitest du? Ach so, genau, das ist es, ja. Die haben dann angefangen zu spielen. Normalerweise ist es so, wenn jemand neu anfängt mit Rollstuhlbasketball, muss er dieses Fahrerische erstmal absolut drauf haben. Dadurch, dass ich halt vom Spielerischen her wirklich sehr weit war, hat mein Trainer gesagt, du kannst sofort direkt anfangen, du spielst bei uns mit, wir sind dieses Jahr aufgestiegen und jetzt spiele ich in der zweiten Bundesliga. Super. Ja. Das ist natürlich ein super Comeback gewesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man so einen schweren Schicksalsschlag vielleicht eher noch meistern kann, wenn man beispielsweise so eine Leidenschaft für einen Sport hat und dann wieder in diesen Sport in anderer Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast, aber wieder einsteigen kann. Absolut. Mhm. Das ist auch das, wo ich gerne an die Leute appellieren wollen würde. Also jeder, der vielleicht sowas in der Art erlebt oder erleben wird oder dass man dann vielleicht wirklich, auch wenn man das jetzt nicht auf diesem Niveau macht, das muss es ja gar nicht sein, dass man wirklich durch diesen Sport, den man dann immer noch betreiben kann, gerade wenn noch der Oberkörper funktioniert, sag ich mal. Das hat eigentlich fast genauso viel geholfen wie das ganze Psychische. Das glaube ich. Absolut. Vielleicht sogar noch mehr. Richtig, weil man dann mit Leuten zusammen ist, die ähnliche Schicksale haben. Genau, ganz genau. Absolut, und der heißt man sich absolut gegenseitig. Und wenn man da eine gute Truppe hat, dann passt das absolut. Und dann kommt man da drüber hinweg. Also ich war einmal kurz davor, wirklich in so ein psychisches Loch zu fallen, wo man echt ganz, ganz, ganz aufpassen muss, dass man da nicht irgendwie reinkommt. Das ist echt ganz gefährlich. Was machst du sonst so beruflich? Ich hatte beruflich eine Ausbildung gemacht, ganz witzig, immer im Krankenhaus übrigens. Im Krankenhaus? Als Pfleger oder was? Nee, ich war im kaufmännischen Bereich, Personalabteilung und so weiter. Und ja, das ist natürlich alles witzig so, weil da... Und was machst du gerade zurzeit aktuell? Ich Mache dieses weiter. Ich wurde da übernommen. Ich hatte da eine Ausbildung gemacht. Mhm. Arbeite immer noch im Krankenhaus und ja. Und der Sport läuft da so nebenher. Was hat sich denn schon, ich könnte mir vorstellen, dass sich privat auch viel verändert, so im Umfeld, wenn man so einen schweren Unfall hatte. Ja, konntest ja, du das natürlich. Auch, konntest du das bemerken, dass Leute sich von dir abgekehrt haben? Ja, also die Spreu hat sich dann schon vom Weizen getrennt, das ist auf jeden Fall richtig. Was auffällig war, war, dass tatsächlich die Leute, wo man auch im Vorfeld, bevor man den Unfall hatte, schon immer so ein bisschen gedacht, ach naja, das ist ja eher oberflächlich. Mhm. Die waren weg. Die waren weg, das war, das ist absolut, also. Wie viele sind übrig geblieben? Also ich habe 3 sehr, sehr gute Freunde, hatte vorher vielleicht 10 richtig gute Freunde, die ich jetzt mal so nennen will. Ja. Es ist auch gar nicht so, dass sie sich total von einem abkapseln, sondern einfach, weil sie das nicht kennen, weil sie diese Welt nicht kennen und weil sie denken, ah, es ist alles ein bisschen schwieriger, dass sie sich ein bisschen zurückhalten. Also ich will da gar nicht mal so den Vorwurf machen, dass die sich einfach abkapseln, sondern die sind einfach sehr zurückhaltend geworden. Was ist denn mit dem Thema Mädels und Frauen? Da habe ich sehr, sehr viel Glück. Ich hatte eine Freundin vorher schon, die immer noch zu mir hält und immer noch mit mir zusammen ist. Das ist ja super, das ist ja toll. Das ist ja wirklich toll, das ist ein großer Liebesbeweis, dass sie dann die schwere Zeit mit dir durchgestanden hat. Auf jeden Fall. Und dich jetzt genauso annimmt und nett und toll findet wie vorher auch. Auf jeden Fall, aber das denke ich mal, hängt auch viel damit zusammen, dass man einfach von Art her sich nicht viel verändert, beziehungsweise wieder dahin kommt, wo man vorher war. Also ich denke mal, wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, ach Mensch, ach Mist und ach, ist das blöd und alles ist so, also dann würde ich es auch verstehen, dann wäre ich vielleicht selber an ihrer Stelle sogar weg gewesen, weil das ist einfach schwierig mit den Menschen. Ja. Nein, du hast eine tolle Ausstrahlung. Also, wie du so erzählst, Kompliment, wie du das alles gemeistert hast. Also wirklich. Danke. Zieh den Hut. Aber ich finde es auch toll, dass du angerufen hast und das so erzählst, weil du natürlich wirklich anderen Leuten, die in ähnlicher Situation vielleicht gerade sind, wie du damals warst, enorm Mut machen kannst. Viel mehr Mut als jeder, der so etwas nicht erlebt hat. Du kannst Mut machen und das hast du hiermit getan. Finde ich sehr toll. Da bin ich sehr froh drüber, das ist super. Wenn ich das machen konnte, das war das, was ich erreichen wollte durch deine Sendung. Und sagen alle am Ende, ich weiß, aber ich muss es auch nochmal sagen, das ist eine super Möglichkeit, gerade solche Probleme irgendwie bei dir publik zu machen. Mhm. Super, dass es dich gibt, super, was du machst. Vielen Dank. Und dass du da wirklich jeden Abend sitzt und dir die Probleme anhören kannst und weiterleitest, sage ich mal. Ja. Super, 1A Spitzenklasse. Ich danke dir, Schan. Alles Gute dir und deiner Freundin, deiner Familie. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Ja, lieben, morgen ist Themennacht und morgen haben wir ein ernstes Thema, ein sehr ernstes Thema. Morgen heißt das Thema Selbsttötung. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen nahen Menschen durch Selbsttötung verloren haben und auch gerne mit Leuten, die sich selbst schon mal das Leben nehmen wollten. Also, wer gerne mit mir morgen über das Thema Selbsttötung sprechen möchte, dann bitte anrufen ab 0 Uhr, wie immer, unsere Leitungen sind geschaltet. Die Sendung beginnt um 1 oder ihr mailt domian@wdr.de. Selbsttötung, unser Thema morgen. So, jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht heute und ich bin verbunden mit Eva. Eva ist 30. Hallo Eva. Ja, hallo Domian. Hallo Eva, um was geht's? Um meinen Verlobten. Der ist im Juni verstorben und seitdem komme ich gar nicht mehr klar. Wie alt war dein Verlobter, Eva? 42. Ist er plötzlich verstorben? Ja, der war im November, hatte der eine Stammzellentransplantation. Das hat er alles gut überstanden. Und jetzt seit März hat er schlechter Luft gekriegt. Dann war er im Krankenhaus. Und dann hat er die Windpocken gehabt und die haben vermutet, dass sie sich die auf die Lunge gelegt haben. Dann haben sie ihn noch in künstliches Koma gelegt und 2 Tage später ist er dann verstorben. Das heißt, er war schon erkrankt oder schwer erkrankt, aber das kam dann letztendlich dann doch sehr plötzlich. Ja, das haben wir zusammen ganz tapfer durchgestanden, hatten jede Menge Zukunftspläne, wollten heiraten im August. Wie lange kanntet ihr beiden euch schon? Wir waren nur 11 Monate zusammen, aber wir wussten irgendwie von Anfang an, dass wir zusammengehören. Ja. Jetzt ist er im Juni verstorben, sagst du. Warst du dabei, als er verstorben ist? Nein, leider nicht. Er ist ins Koma gefallen. Und ich war sonst morgens immer bei ihm. Er lag im Krankenhaus. Er lag im Krankenhaus und ich hatte, das waren so viele doofe Zufälle. Und das war der erste Morgen, wo ich nicht bei ihm war. Sonst immer direkt um 9 Uhr schon da, wo die Schwestern dann schon gelacht haben, ob ich da übernachtet habe. Und an dem Morgen, wo sie ihn ins Koma gelegt haben, war ich nicht da. Und im Nachhinein denke ich mir vielleicht auch gut, weil sonst wäre das Letzte, was er mitgekriegt hätte, wie ich heul. Er war ja, wenn ich das dann so richtig einordne, voriges Jahr an Leukämie erkrankt gewesen. Ja. Das haben wir alles schön gemeistert, das haben wir zusammen durchgestanden. Und gab es denn im Laufe so der letzten Monate, auch in Anbetracht der schweren Grunderkrankung, so Gespräche vielleicht über das Schlimmste, was passieren könnte, über den Tod? Letztes Jahr haben wir uns da intensiv mit auseinandergesetzt. Da habe ich dann auch gesagt, ja, wenn er es nicht schafft, dann soll es nicht sein. Aber dieses Jahr, da habe ich überhaupt nicht mehr mitgerechnet. Hatte er große Angst vor dem Sterben? Ja. Vor dem Tod? Ja, der hat Angst vor Ersticken, weil er keine Luft mehr gekriegt hat. Und ich habe ihm dann auch noch versprochen, dass egal was passiert, wenn das mit der Lunge schlimmer wird, dass er nicht erstickt. Weil er hatte eine Bronchoskopie. Ja. Hat man dir denn im Krankenhaus erzählt, wie er dann gestorben ist? Die Lunge hat einfach versagt. Die haben ihn ins Koma gelegt und dann haben die irgendwie die Maschine nochmal hochgefahren und die Lunge hat es nicht mehr. Ja, das heißt, sollte das schmerzhaft gewesen sein, hat er es nicht mehr mitbekommen, weil man ihn ins Koma gelegt hat. Dank. Gott sei Dank, ja. Sonst wäre ich ausgeflippt. Das hätte nicht sein dürfen. Wie hast du dann die Beisetzung und die Beerdigung durchgestanden und erlebt? Ja, wie im Schock. Ich denke immer noch, das ist ein Fehler. Das ist alles gar nicht so gewesen. Das heißt, du kannst es auch gar nicht begreifen, dass er gestorben ist? Nee. Hast du zu seiner Familie Kontakt? Zu seinen Verwandten? Ja, aber auch nicht mehr so guten. Gibt es denn Menschen, die ihr auch zusammen gekannt habt und mit denen du über ihn und über all das jetzt so sprechen kannst? Ja, aber die wundern sich, glaube ich, immer nur über mich. Warum wundern die sich? Ja, weil ich in seinen Sachen rumlaufe und... Ja. Du ziehst seine Anziehsachen an? Ja. Was machst du denn sonst noch so, um mit deiner Verzweiflung, mit deiner Trauer irgendwie zu Rande zu kommen? Ja, nicht viel. Gehst du oft zum Friedhof? Ja. Siehst immer seine Sachen an? Ja, nicht immer, aber so, wenn ich hier bin, so zum Schlafen und so. Hast du viele Bilder von ihm aufgestellt? Ich habe nur eins, wo wir gemeinsam drauf sind. Ja. Und das musste ich wegstellen, weil ich das... Zu traurig. Ja. Ja. Sprichst du so mit ihm, wenn du alleine in der Wohnung bist? Nee. Eva, du bist 30 Jahre, sagte ich. Was machst du? An meinem 30. Geburtstag haben sie ihn auf die Intensiv verlegt und da hat der Arzt noch mit mir gescherzt. Da hat er sich noch Sorgen gemacht, dass er nichts für mich zum Geburtstag hat. Da hat der Arzt noch gesagt, er gibt ihm eine Schleife. Da habe ich zum Arzt gesagt, damit machen Sie mir das größte Geschenk. Und hat der Arzt mich noch umarmt und hat gesagt, Mensch, sind Sie eine Taffe. Eva, hast du einen Beruf? Bist du berufstätig? Ich habe gekündigt für ihn. Du hast für ihn gekündigt? Ja. Warum? Weil die letzten Wochen war er so schlimm krank. Da hieß es ja, eventuell braucht er noch eine neue Lunge. Und ich mache mein Anerkennungsjahr in der Familienpflege, in der Psychiatrie. Und da hatte ich meiner Chefin gesagt, dass ich nicht kommen kann, weil der so krank ist. Da hat sie nur gesagt, ja, andere Leute sind auch krank. Ich so, hallo, das geht da schon um was Ernsteres. Ja, und dann haben die behauptet, der Krankenschein ist nicht angekommen. Und dann habe ich mit der Schule die Rücksprache gehabt, dass ich jetzt erstmal aussetze. Ja, und jetzt, wo er gestorben ist, habe ich meiner Lehrerin gesagt, dass ich erstmal nicht imstande bin. Du bist den ganzen Tag alleine in deiner Wohnung? Ja, mit meinem Hund. Mit deinem Hund. Hast du eine Freundin, eine enge Freundin? Hast du einen engen Menschen? Ja, aber die nerv ich ja mittlerweile auch schon. Warum nervst du die? Du hast gerade gesagt, weil du in der Kleidung rumläufst, das, naja, also das machen viele, wenn jemand verstorben ist, dass man erstmal vielleicht auch mal die Kleidung von dem anzieht. Das ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn man das eine Weile macht. Warum sind die genervt, die Leute? Ja, weil ich so gar nichts mehr zu gebrauchen bin. Ich habe keine Lust mehr. Ich will auch eigentlich gar keinen sehen. Und da bin ich enttäuscht, wenn sich keiner meldet. Das ist ganz konfus. Du hast mir gerade gesagt, dass du deine Ausbildung in der Psychiatrie gemacht hast. Ja. Das heißt, dann muss ich dir ja gar nicht so viel sagen. Ja, du wirst ja schlimmer aus als die meisten Patienten, die ich zu Gesicht gekriegt habe. Naja, ich meine, in der Richtung wollte ich sagen, dass du dabei bist, dich ja immer mehr zu isolieren und in deiner Verzweiflung zu versinken. Ja. Und das ist ein Zustand, der absolut schlecht für dich ist. Ich weiß. Und das ist ein Zustand, der unbedingt verändert werden muss. Und wir müssen zusammen überlegen, was für dich einigermaßen denkbar wäre. Aber das Lustige ist, für andere Leute fällt mir so viel ein, mach dies, mach das, das musst du machen, aber für mich selber, ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Das ist oft so. Das ist oft so bei Leuten, die in helfenden Berufen arbeiten, dass die ganz toll agieren, wenn es um andere geht, aber wenn sie selbst betroffen sind, ganz hilflos sind. Du brauchst Hilfe, Eva, du brauchst Hilfe. Ich merke, du erstickst ja in deiner Trauer. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Menschen, die dich verstehen. Du brauchst vielleicht Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben. Auf jeden Fall muss etwas geschehen. Ja. Ich mache mir ernstliche Sorge um deine seelische Gesundheit, wenn du jetzt weiterhin so traurig bist. Du sollst traurig sein. Man ist traurig, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Aber die Trauer darf dich nicht töten und darf dich nicht auffressen. Du hast ja hier angerufen. Das heißt für mich immer, jemand ist auch bereit, einen Vorschlag anzunehmen. Ja, ich brauche dringend einen. Du brauchst einen. Nicht mehr weiß, was ich machen soll. Mhm. Da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten, wenn jemand in schwerer Trauer ist und nicht damit zurechtkommt. Und das würde ich dir jetzt gerne von meiner Psychologin alles sagen lassen und dir vielleicht auch die entsprechenden Informationen geben lassen. Und dann musst du was unternehmen. Tu es für dich. Oh. Wir hatten nur so viel vor, das ist so ungerecht. Weißt du, dass du so extrem traurig bist, das finde ich auch völlig normal. Dein Verlobter ist im Juni gestorben. Was ist Juni? Jetzt sind wir gerade mal Oktober, das ist ja gar nichts. Ich hatte auch nur ihn. Meine Mutter ist schon tot. Eva, jetzt werden wir mal im Hintergrund uns richtig schön und ausführlich Gedanken machen für dich. Ja. Und ich bin sicher, dass wir dir was Gutes an die Hand geben können. Ja. Und ich bitte dich dann auch, das eine oder andere zu versuchen. Da musst du dir vielleicht auch ein bisschen Ruck geben. Man neigt dazu, wenn man ganz traurig ist, dass man sich vielleicht auch total zurückzieht. Mhm. Aber da muss man dann mal etwas gegensteuern. Auch in Anbetracht, dass du vielleicht an deinen Verlobten denkst, wie der denken würde, was du tun sollst. Oh, der würde ausflippen, wenn er mich sehen würde, ja. Oder die Wohnung. Ja, ich glaube, das motiviert einen sehr, dass man immer im Sinne des Toten auch handeln sollte. Und dein Verlobter will nicht, dass du so unfassbar am Ende bist. Nee. So, Eva. Jetzt legst du mal auf und wirst von Sabine, das ist eine sehr, sehr nette Frau, meine Psychologin, angerufen. Dann könnt ihr beiden in Ruhe sprechen. Ja, danke. Von Herzen alles Gute und von Herzen sehr viel Kraft, Eva. Ja, danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, tschüss. Ich begrüße herzlich Andreas. Andreas ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Andreas. Hallo. Um was geht's bei dir? Es fällt ein bisschen schwer nach der Anruferin zuvor, da so einen Sprung zu machen, aber das haben wir ja immer wieder in der Sendung bei euch. Genau. Da kommen wir nicht drum herum. Genau, aber nett, dass du es zumindest so ansprichst. Ja. Dann haben wir schon eine kleine Brücke geschlagen. Genau. Es geht um die vorige Woche. Es geht um meinen Anrufer, der, da ging es um das Thema des Anschwärzens. Erinnerst du dich? Ja, bestimmt. Ja, gib noch ein paar Stichworte. Also ein Anrufer, der Fußballspieler nach Feier oder weiß nicht, nach dem Spiel war das, alkoholisiert nach Hause gefahren ist und dann von einem Mannschaftskameraden angezeigt wurde durch die Polizei. Dann und während des Telefonats oder vielmehr während seines Anrufens ist mir eigentlich durch den Kopf gegangen, dass ich, dass ich für den Anrufer eigentlich überhaupt gar kein Verständnis hatte zu diesem Zeitpunkt, weil mir ist als erstes durch den Kopf gegangen, der ist manns genug eigentlich oder alt genug, erfahren genug, um zu wissen, dass man eigentlich Alkohol am Steuer, dass das nichts zu suchen hat. Und ich wäre nun vom Typ her nicht jemand, der dann, selbst die Courage hätte, die Polizei dann zu verständigen. Mhm. Aber mir ist tatsächlich durch den Kopf gegangen, was würde passieren oder wie könnte ich damit leben, wenn ich sowas beobachten würde und gar nichts machen würde, also nicht einschreiten würde, nicht die Polizei verständigen, nichts machen würde und dann würde er einen Unfall verursachen und dabei käme ein Mensch ums Leben, ums Leben. Ja. Da hätte ich ein Problem mit. Da hätte ich für den Rest meines Lebens ein Problem damit, weil ich mir selber Vorwürfe machen würde, würde der Mensch möglicherweise noch leben. Und da ging mir wirklich durch den Kopf, er hatte zumindest auf mich den Eindruck gemacht, als wenn er darüber überhaupt nicht nachdenkt, sondern nur seine Wut seinem Mannschaftskameraden gegenüber deutlich machte und für den eigentlich gar kein Verständnis hatte. Mhm. Warst du? Ich meine, das sind ja dann das sind moralische Konflikte, in die man gerät. Ja. Da ist vielleicht auf der einen Seite die Freundschaft oder so eine lange Kameradschaft und auf der anderen Seite so eine Acht, Verrat, das ist eine Form von Anschwärzen oder so etwas. Mhm. Warst du mal in einer solchen Konfliktsituation selbst, dass du jetzt deshalb auch anrufst und dass dir das in den Sinn gekommen ist? Nein, eigentlich nicht. Also ich war in der Situation nicht, bin auch eigentlich nicht, wie gesagt, derjenige, der die Courage hätte, da anzurufen. Möglicherweise hätte ich die Courage, den daran zu hindern, zu sagen, pass auf, Junge, du weißt ganz genau, dass du das nicht machen kannst. Mhm. Möglicherweise okay, aber dieses... Vielleicht wäre das sogar die allersauberste, dass man ein paar andere Kumpels sich nimmt und dem einfach den Schlüssel wegnimmt, dass der nicht Auto fahren kann. Ja. Und am nächsten Tag, wenn er wieder klar ist, wird das schon einsehen. Ich meine, viele Autofahrer machen das auch genauso. Und genau, ja. Auch, das gehört sich auch so. Mhm. Es versterben einfach zu viele Menschen durch Alkohol am Steuer. Und na gut, ich bin jetzt im Rettungsdienst seit vielen Jahren tätig. Ah, da bin ich sowieso etwas alkoholgeschädigt. Mhm. Das glaube ich. Bist du Rettungssanitäter oder Arzt? Na, Rettungsassistent, ja. Ja. Ja, und ich stelle einfach, in einer Großstadt stelle ich fest, dass einfach zumindest nachts viel zu viele Einsätze dadurch zustande kommen, dass Alkohol konsumiert wird. Ob es jetzt, sagen wir mal, ob es die sogenannten Alkoholleichen sind oder andererseits auch, sagen wir mal, Verletzungen durch Aggressivität entstehen, eben durch Alkoholeinfluss und so weiter. Na gut, dadurch bin ich etwas geschädigt, aber... Aber du wirst wirklich eine interessante moralische Frage auf. Wenn dann dieser Mann, nehmen wir mal nochmal so einen abstrakten Fall, da ist jemand, man beobachtet, der ist betrunken, setzt sich an Steuer, man sagt nichts und man unternimmt auch nichts und erfährt dann, dass ein Autounfall geschehen ist und jemand zu Tode gekommen ist. Mhm. Da trägt man ja irgendwie selbst auch mit Verantwortung für den Tod dieses fremden Menschen. Das ist ja so eine Kettenreaktion dann gewesen. Hätte man selbst eingeschritten, wie auch immer, hätte man vielleicht etwas, ein großes Unheil verhindern können. Mhm. Ja, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Und ich meine, möglicherweise hätte ich gar nicht die Anregung dazu gehabt, mich dazu zu äußern. Aber ich hatte speziell bei diesem Anrufer das Gefühl irgendwie, dass er das völlig außen vor lässt, diesen Gedankengang. Dass er das überhaupt nicht beachtet, sondern nur seine Wut fokussiert hat auf seinen Mannschaftskameraden. Er hätte ihn halt angeschwärzt, aber alle anderen Bedenken dabei gar nicht gehabt. Wenn ich mich recht erinnere, hat er ihn sogar am nächsten Tag irgendwie noch angegriffen. Ne? Genau. Es war irgend so etwas. Ja, genau. Nun kommt noch hinzu, aber das ist nicht, das hat damit nichts zu tun mit meinem Anruf. Nun kommt halt noch hinzu, dass ich eine Halbschwester hatte, die ich nie kennengelernt hatte. Na gut, das ist eine andere Geschichte, familiär, aber sie ist halt mit 5 Jahren ums Leben gekommen, weil sie halt von einem betrunkenen Autofahrer überfahren wurde. Ah ja. Wie ist es denn, wenn du in deinem Job im Rettungsdienst mit Alkoholsündern, das klingt immer so ein bisschen verharmlosend, also mit Alkoholtätern, das sind ja Täter, konfrontiert bist, wie verhalten die sich so am Unfallort? Na gut, mit Verkehrsunfällen habe ich ein bisschen weniger zu tun, was daran liegt, dass in der Stadt, also in Berlin halt, das ein bisschen differenziert wird. Feuerwehr spezialisiert sich ja mehr so auf die technische Hilfeleistung und dann fahren die halt auch zu Einsätzen wie Verkehrsunfällen, wir dann weniger, weil ich bei einer Hilfsorganisation tätig bin, habe damit nicht ganz so viel zu tun. Aber also grundsätzlich stelle ich zumindest fest, dass oftmals die Einsicht nicht da ist. Also wenn irgendein Schaden verursacht wird, also meinetwegen durch eine Körperverletzung oder sowas, das sehen die meist nicht. Ja. Also ich plädiere ja auch schon seit sehr langer Zeit für das absolute Alkoholverbot am Steuer. Mhm. Also 0,0 Promille, so wie es in vielen anderen Ländern auch ist. Mhm. Ich finde, dass sich die Leute dann vielleicht noch mehr im Riemen reißen würden. So sagt man, naja, nur ein Bierchen oder zwei Bierchen geht ja. Aber wenn es generell verboten wäre, dann wäre es, glaube ich, noch würde man sich vielleicht noch mehr im Griff haben und sich strenger beobachten. Ja, gut möglich, weiß ich nicht, aber kann gut sein. Ja. Auf jeden Fall war das eine Rückmeldung auf die Sendung von letzter Woche und eine sehr richtige Feststellung, die du getroffen hast, Andreas, finde ich. Ja, das ist mir so gleich irgendwie in den Kopf gegangen. Und ja. Schön, dass du angerufen hast und schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke schön, schöne Grüße zurück und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Vielen Dank, tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, ich habe es gerade schon mal gesagt, morgen heißt unser Thema Selbsttötung. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die einen Angehörigen, einen sehr nahen Menschen um sich herum durch Selbstmord, durch Selbsttötung, ich mag das Wort Selbstmord nicht so gerne, da liegt so eine Wertung drin, durch Selbsttötung verloren haben oder die sich selbst schon einmal das Leben nehmen wollten. Das ist unser Thema morgen, Selbsttötung. Und wer gerne mit mir darüber sprechen möchte, bitte ab 0 Uhr anrufen morgen oder mailen domian@wdr.de. Katja, 25 Jahre, schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Katja. Guten Abend. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich bisher sämtliche Partner betrogen habe und damit einerseits nicht wirklich zurechtkomme, weil ich immer wieder auf der Suche bin nach männlicher Anerkennung, nach irgendwelchen sexuellen Abenteuern und mir das im Nachhinein schlechter geht, als dass es letztendlich doch irgendwas Positives gebracht hat. Wie viele Beziehungen hattest du schon? Bisher hatte ich 3 feste Partnerschaften. Und du bist allen 3 Männern fremdgegangen? Mehrfach. Mehrfach. Ja. Mit wie vielen Männern hast du in deinem Leben schon geschlafen? Circa 40. 40? Ja, und da bin ich auch nicht wirklich stolz drauf. Ja. Diese Partnerschaften, 3 Stück, sagst du, hattest du, genau. Wie lange haben die so ungefähr gehalten? Unterschiedlich von einem Jahr bis die längste 3,5 Jahre. War das die letzte Partnerschaft? Die letzte hat 2 gedauert. 2. Reden wir mal über die letzte. Wie viel Mal bist du dem letzten Freund fremdgegangen? Das habe ich akustisch eben nicht verstanden. Wie viel Mal bist du deinem letzten Partner fremdgegangen? Ich bin mehrfach fremdgegangen, allerdings ist es eine Affäre gewesen, die 3 Monate andauert. Ach so. Und ohne, dass ich für den anderen, für die Affäre, irgendwelche amorösen Gefühle gehabt hätte. Das reiner Sex. Ja. Ja. Die Beziehungen, sind die von dir aus beendet worden oder von den Männern aus? Von dir aus? Die habe ich beendet. Warum? Weil ich mich selbst im Spiegel nicht mehr anschauen konnte, das schlechte Gewissen groß gewesen ist. Du hast nie gebeichtet? Nein. Nein. Jetzt hast du gerade am Anfang schon so ein bisschen einen Erklärungsversuch versucht. Vertiefen wir das noch mal ein bisschen. Du hast einen Partner. Ich gehe mal davon aus, dass diese 3 Partnerschaften, dass du schon in diese Männer verliebt warst. Ja, also gerade und hauptsächlich in den, mit dem ich 3,5 Jahre zusammen gewesen bin. Es war wirklich so die erste, allergroße Liebe. Große Liebe. Ja. die ich mir damit letztendlich natürlich selbst kaputt gemacht habe. Ja, und sexuell lief das auch für dich gut und befriedigend in dieser Beziehung? Es ist eine Wochenendbeziehung von Anfang an gewesen und da hat man sich natürlich nicht so oft gesehen, wie man es oder wie ich es gerne gehabt hätte. Und dennoch, lief es denn am Wochenende dann gut im Bett? Dann ja. Ach ja. Mhm. Das schon. In der letzten Beziehung lief es leider ganz, ganz schlecht. Naja, bleiben wir mal bei dieser tollen Liebesbeziehung. Gut, es war eine Wochenendbeziehung, aber man kann ja auch am Wochenende schon einen guten Sex haben und sich in der Woche mit sich selbst beschäftigen, wenn es denn gar nicht anders geht. Ja. Warum bist du da ausgeschert? Einerseits denke ich, dass es ein Stück weit immer der Reiz des Neuen gewesen ist, zu schauen, ob meine Attraktivität ausreichend ist, um eventuell doch auch andere Männer für mich, dass die sich für mich interessieren. Hast du Probleme mit deiner Attraktivität? Ich selbst sehe mich anders, als ich reflektiert werde, das auf jeden Fall, ja. Dass du? Ich selbst sehe mich anders, als ich von außen. Achso, du siehst dich selbst anders, also das heißt, du findest dich hässlicher oder unattraktiver, als die anderen sagen, dass du bist. Und ja, auf die Art denke ich, dass ich unbewusst mir einerseits natürlich Selbstbestätigung hole, wenn es natürlich auch eine Selbstbestätigung ist, die vielleicht in dem Moment wirklich nur auf mein Äußeres zurückzuführen ist, beziehungsweise auf irgendwelche sexuellen Qualitäten, die sich vielleicht im Laufe der Zeit einfach herausgestellt haben. Bei dir? Gut, Übung macht in dem Fall vielleicht doch auch den Meister, aber letztendlich... War es denn so, dass dich auch die animalische Geilheit weggetrieben hat? Ja, also das ging auch darum. Letztendlich auch das, ja. Auch das, ja. Also es war nicht nur dieses Bestätigungsspiel. Hört man ja auch schon mal von Frauen, die Bestätigung haben wollen, aber letztendlich gar keinen Bock auf Sex haben. Aber du hattest dann auch noch Bock auf Sex. Auch das. Auch genau. Noch das. Mhm. Also das war auch von Anfang an letztendlich, wenn ich jemanden kennengelernt habe oder ich gezielt ja auch versucht habe, jemanden kennenzulernen, ist es im Endeffekt immer darauf hinausgelaufen. Und wie sehr hast du dich denn in diesen Beziehungen, was diese Sachen anbelangte, gehen lassen und inwiefern hast du versucht, dich da auch zu disziplinieren? Ich habe schon immer wieder zwischendurch dann auch Affären beendet, um einfach das doch zu versuchen, mich ausschließlich auf die Partnerschaft zu konzentrieren und einfach die Wertvorstellungen, die ich selbst habe und die Dinge, die ich von meinem Partner, ja von meinem Gegenüber erwarte, wie Ehrlichkeit und Treue, die ich selbst nie hab geben können, auch wenn ich es wollen würde. Also du hast die schon... doch irgendwie hinzukriegen und ich habe es versucht, aber es gab doch immer wieder Momente, in denen ich mich dann einsam gefühlt habe oder das Gefühl hatte, es ist dann doch nicht ausreichende Bestätigung, die ich mir dann immer wieder von außen geholt habe. So ein Verhalten ist ja, finde ich, zu vergleichen mit einem Suchtverhalten. Ja, also ich habe drüber nachgedacht, ob es in Richtung nicht Sucht oder Zwangsverhalten geht. Irgend sowas, nicht Sexsucht oder so, aber im größeren Sinne würde ich das schon als sowas Ähnliches einstufen. Also ein Suchtverhalten, keine unbedingte Sexsucht, sondern da spielen ja noch andere Dinge mit. Im Moment bist du solo. Im Moment bin ich Single, genau. Hast du viele Kontakte, Sexkontakte im Moment? Ja. Ja, na gut, da ist ja auch gar nichts einzuwenden, wenn du solo bist. Das sicherlich nicht, aber ich komme halt von diesem Verhalten immer wieder Aufmerksamkeit von unterschiedlichen Männern zu suchen und diese dann auf die Art und Weise zu bekommen, weg. Und im Endeffekt wünsche ich mir auch einfach nur eine funktionierende Partnerschaft. Und du hast Angst, wenn du jetzt in eine neue Partnerschaft reingehst, dass es genauso wieder läuft wie vorher? Ja, das auf jeden Fall. Und ich würde an deiner Stelle in die nächste Partnerschaft, in die nächste Liebe mit absolut offenen Karten reingehen, indem ich dem Partner genau diese ganze Vergangenheit im Detail erzählen würde. Ich habe es Ich habe eine kurzzeitige Beziehung von 4 Monaten gehabt, mhm, in der ich zu 120% offen und ehrlich gewesen bin. Mhm. Das hat sich total gerecht. Ich bin mehrfach in dieser Partnerschaft beschimpft worden, unterhalb der Gürtellinie beschimpft worden, bin als sexsüchtig bezeichnet worden. Gut, dann war das auch die falsche Wahl. Wahrscheinlich. Dann war es die falsche Wahl. Ich gehe mir davon aus, wenn es eine wirkliche Liebesbeziehung von beiden Seiten ist, ist diese Offenheit, glaube ich, der erste Schritt zur Eigentherapie. Denn der andere weiß erstmal, woran er ist und erkennt deine Vergangenheit. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Und für dich bedeutet es, dass du dich vielleicht noch viel mehr am Riemen reißt und dich in die Disziplin nimmst und nicht deine alten Mechanismen spielen kannst, die du gewohnt bist. Du kennst es ja, wie du kennst die Abläufe, ja. Natürlich. Und die werden in dem Moment aufgebrochen, wenn du gleich am Anfang sagen würdest, pass mal auf, so und so, das ist mein Problem und so habe ich es gemacht, aber ich möchte jetzt anders leben. Und ich möchte das mit dir versuchen und ich möchte mit dir immer, wenn es auch nur irgendwie anfängt, schwierig zu werden, mit dir offen drüber reden. Gut, den Wunsch habe ich natürlich. Ich habe damit jetzt mal einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, was natürlich nicht bedeutet, dass, ich meine, der hoffentlich potenzielle zukünftige feste Partner kann letztendlich für die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht. Der kann dafür natürlich nicht bestraft werden. Andererseits gehe ich damit natürlich auch das Risiko ein, dass von Anfang an dann gesagt wird, oh, okay, so ist es in der Vergangenheit gelaufen, ja, dass derjenige sich natürlich von Anfang an zurückzieht, gut, aus Angst verletzt zu werden. Gut, das ist nachvollziehbar. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber ich sage dir, ich würde mir vorstellen, wenn dich jemand wirklich liebt und wenn das wirklich eine gute Grundlage hat, würde mich so eine Offenheit auch sehr beeindrucken. Okay. Da hätte jemand schon ein großes Fund bei mir, aber wirklich. Denn es zeigt ja auch, dass da ein Wille ist, eigene Strukturen zu verändern. Und das musst du ja versuchen. Sonst wirst du immer wieder dasselbe tun und das wird sich immer wieder in der gleichen Form abspielen. Ja. In dieser Sendung empfehle ich sehr oft Psychologen, Katja. Ja. Dennoch sage ich auch immer wieder, finde ich, dass man schon bis zu einem gewissen Grade gehen sollte und es selbst in die Hand nehmen müsste und muss, sein Leben. Na klar, ja. Ich kann das jetzt bei dir nicht abschätzen, was da vielleicht noch für andere Dinge so im Hintergrund schwelgen, weswegen du auch so anerkennungssüchtig bist. Es ist schon eine ganze Menge und ich befinde mich dementsprechend oder genau aus diesen Gründen, weil ich darum weiß, auch in entsprechender Behandlung, wo ich dann... Du bist in einer solchen Behandlung? Genau. Achso, ja gut, dann ist das ja alles bestens. Dann ist das ja parallel. Das heißt, du hast deine psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung. Genau. Und das andere ist immer, finde ich, in all diesen Sachen, dass man selbst erstmal eine Position finden muss für sich. Da muss man eine Entscheidung treffen. Ohne eine Entscheidung kann man gar nichts machen. Das fängt beim Rauchen an, man muss entscheiden, wirklich aufzuhören mit Rauchen und geht in all diese Bereiche rein. So, und dann geht der Kampf los. Und der Kampf ist immer schwer in solchen Sachen. Da reicht es auch nicht, dass man sagt, na, ich habe es ja mal probiert. Ja, da musst du es nochmal probieren. Und da musst du es noch intensiver probieren. Und man muss sich selbst vielleicht auch so ein bisschen austricksen. Deswegen war mein Vorschlag gerade mit dieser Offenheit, weil du stehst unter größerem Zugzwang, dich dann auch wirklich in den Griff zu kriegen. Ja, klar, weil dann natürlich ein ganz anderes Auge auf mich und mein Verhalten unbedingt. Ich glaube ja, dass es dass es ein lebenslanger Prozess ist, in vielen anderen Dingen auch, dass man sich immer wieder selbst in die Hand nehmen muss, um nicht aus dem Ruder zu laufen, aus der Spur zu laufen. Das ist auch nicht mit einmal getan. Es gibt ja tausend andere Dinge, mit denen man nicht so zufrieden ist mit sich selbst. Ja. Wo man immer, ich habe früher immer so gedacht, na, wenn man irgendwie älter ist, dann hat man so seine Schiene gefunden und dann läuft das so durch. Nee, das ist nicht so. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, ist das. Ja. Und die sich nicht mehr bemühen, ja, die sind verloren. Und die interessieren einen dann irgendwann auch nicht mehr. So, liebe Katja, ich wünsche dir einfach viel Glück. Die Sendung ist gleich vorbei. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. In der Technik heute Nacht Patricia Unger. Und unser Thema morgen heißt Selbsttötung. Ich möchte gerne mit euch über dieses ernste Thema sprechen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 beginnt die Sendung. Hier 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Festival oder mailen rund um die Uhr. Gute Nacht, bis morgen.